Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Stephen King-Verfilmung, das ist fast ein eigenes Genre. Über 60 Verfilmungen von Stephen King-Büchern gibt es mittlerweile. Darunter sehr prominente wie Shining, Carrie und Dead Zone. Eine, die sich stark ins Gedächtnis einer ganzen Generation eingebrannt hat, ist der Fernseh-Zweiteiler Es von 1990. Und nun knüpft eine Neuverfilmung von Andy Muschietti an diese Zeit an. In den USA ist Es schon angelaufen und dort unglaublich erfolgreich. In Deutschland kommt die Verfilmung dieses 1500-Seiten-Romans am Donnerstag in die Kinos. Gesehen hat diesen Film und auch die meisten anderen Stephen King-Verfilmungen Markus Stieglegger, Film- und Kulturwissenschaftler und Professor an der Dekra-Hochschule für Medien. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wenn man wie Sie die Verfilmung von 1990 kennt und mag, haben es Neuverfilmungen nicht gerade leicht. Für wie gut gelungen halten Sie denn die neue? Also die Neuverfilmung ist natürlich State of the Art. Sie ist absolut am Puls unserer Zeit und damit eine ganz deutliche Aktualisierung, Modernisierung und Erweiterung. Man muss auch bedenken, der Film ist voll kinoformatig. Die alte Verfilmung ist ein Fernsehfilm. Das sieht man auch, wenn man ihn heute wieder sieht. Also die Intensität der Inszenierung dieser Neuverfilmung ist deutlich überlegen dem Fernsehfilm. Ich habe es schon erwähnt, in den USA ist der Film angelaufen, unglaublich erfolgreich. Und es ist nicht unbedingt selbstverständlich, wenn man sich nämlich mal die letzten Stephen King-Verfilmungen anguckt. Da haben Stephen King-Romane den Ruf von vielen Regisseuren ruiniert. Filme wie Der dunkle Turm, Maximum Overdrive oder Creepshow 2, für das ja sogar Zombie-Gott George Romero das Drehbuch geschrieben hat, sind gescheitert. Woran liegt es eigentlich, dass so viele Stephen King-Verfilmungen gefloppt sind? Die besondere Qualität von Stephen Kings Literatur ist ja nicht zufällig auch begründet in der Ausführlichkeit, mit der er das amerikanische Alltagsleben darstellt. Bei ihm kriecht ja das Grauen sehr langsam und schleichend in das Alltagserleben der Protagonisten. Und das ist etwas, was man in Romanform unheimlich gut machen kann. Bezeichnenderweise ist ja auch es als Roman 1500 Seiten, Sie erwähnten das. Und das ist eine Technik, die sich sehr schwer auf Film übertragen lässt. Man kann natürlich das Milieu, diese Vorstadt, Kleinstadt in Amerika, dieses Milieu gut darstellen. Aber die Art und Weise, wie eben sich das Grauen dort einnistet und etabliert, das ist möglicherweise in der Romanform noch etwas anders zu gestalten. Deswegen ist es immer eine Herausforderung, Stephen King auf die Weise zu verfilmen. Und es ist umso beachtlicher, wenn das tatsächlich gelingt. Es gibt ja einen sehr frühen Stephen King-Film, nämlich Carrie von 1976, wo das schon relativ überzeugend war und auch erfolgreich. Und jetzt aktuell kann man es mit der Verfilmung der ersten Hälfte des Romans durchaus auch als eine sehr gelungene Transformation von der Literatur in den Film betrachten. Und Carrie war ja durchaus auch erfolgreich. Vor allem die ersten Filme haben ein sehr gutes Renommee. Woran liegt es, dass die ja eine Gefolgschaft hatten und danach eigentlich mehr, die durchaus auch mainstreamig produziert waren, sang- und klanglos untergingen? Wenn man die frühen Stephen King-Verfilmungen wie zum Beispiel Shining, Dead Zone, Carrie betrachtet, die als eigenständige Filmwerke auch funktionieren, dann fällt auf, dass die eigentlich die Grundidee der Romane nehmen und eben eigenständig in Drehbücher und in Filmen übertragen. Also nicht versuchen, den Stephen King-Modus auf die Leinwand zu bringen. Als Filme in den 80er Jahren, vor allem für Videothekenkunden, war das ja wie ein eigenes Subgenre des Horrorfilms, also Stephen King-Filme, waren sie oft enttäuschend, weil sie eben genau diese Übertragung nicht schafften und auch als Film eigenständig meistens recht blass blieben. Und das ist eben genau die Herausforderung, quasi beides zu leisten, diesen Stephen King-Touch zu behalten und gleichzeitig als eigenständige Filmwerke zu funktionieren. Und ist es denn eigentlich der Verfilmung von 1990 es gelungen oder anders gefragt, was hat sie eigentlich zu so einem solchen Klassiker werden lassen? Ich denke, die Grundidee von es ist hier schon bewahrt. Also wichtig erscheint mir, dass der Film in zwei Zeitebenen spielt, eben in der nostalgischen Kindheitsvergangenheit und mit Kindheitsängsten agiert und dann quasi die Kontinuität dieser Ängste in die Erwachsenenära hineinträgt, also zwei Ebenen. Diese erste Fernsehverfilmung ist ja auch über 3 Stunden lang und dadurch hat sie ein bisschen mehr Möglichkeiten, diesen epischen Romanduktus auch beizubehalten. Sie ist nichtsdestotrotz eine Vereinfachung natürlich dieser Romangeschichte. Und es ist dem neuen Film natürlich auch anzurechnen, dass er sich erstmal nur einen Teil des Romans dadurch vornimmt, den Kindheitsteil vor allem. Ja, der Film setzt im Jahr 1988 ein in der Kleinstadt Derry in Maine. Wie knüpft er denn an den alten Film von 1990 an? Tut er das? Ja, das ist natürlich ganz interessant, weil der Roman spielt ja eigentlich in den 50er Jahren in der Kindheit und dann in den 80er Jahren wird das wieder aufgegriffen. Ich denke, der Film knüpft sehr stark für das Publikum an den 80er Jahre Erfahrungen an, weil der ist genau zwischen dem Roman 86 und der Fernsehverfilmung 1990 angesiedelt ist. Und das weckt natürlich viele Erinnerungen, auch eigene Erfahrungen an, quasi Erinnerungen an die eigene Jugend und Kindheit. Und so die ersten zwei Generationen von Stephen King-Lesern sind da natürlich ganz klar das Zielpublikum. Und das ist natürlich sehr geschickt, weil der Film sowohl für ein aktuelles Publikum funktioniert, auch ein junges, ja, wie auch eben aus nostalgischen Gründen eben für das ältere Publikum. Heißt es, da sind auch lauter versteckte Botschaften drin? Da sind auf jeden Fall Verweise und Zitate drin. Also man hat Freude daran, bestimmte Hinweise auf Figuren, auf Ereignisse und so weiter zu verfolgen, wie das ja im Stephen King-Universum, dem literarischen Universum, auch üblich ist. Viele der Stephen King-Romane stehen ja in einem Bezug zueinander. Es wird wieder aufgegriffen in dem Roman Der Anschlag und so weiter. Also es gibt so ein ganzes Universum, auf das er immer wieder selbst Bezug nimmt, dass die Filme auch aufgreifen. Und das verweist wiederum auf andere Traditionen, zum Beispiel die literarische Tradition von Howard Phillips Lovecraft und seinen kosmischen Horror der alten Götter, die quasi durch Dimensionstore wie in Es das Grauen in die Gegenwartswelt bringen. Einiges hat der Film aber auch getilgt wiederum. Die Homophobie, Derrys, die Angst vor AIDS sowie den Rassismus. Wie gut bekommt das dem Film? Der Film hat einige etwas risikoreichere Dinge vermieden. Jetzt muss man sagen, momentan ist der Horrorfilm in Amerika ja schon durchaus mutig. Also Filme wie Get Out zum Beispiel greifen ja gerade Themen wie Rassismus auf und bauen darauf eben ihre Angstmodelle auf. Ich denke, es gibt gute Gründe, warum man, wenn man eine sehr große Produktion macht, gewisse Risiken vermeidet. Nicht jedes dieser Risiken war nötig zu vermeiden, muss ich sagen. Also das macht schon Sinn aus kommerziellen Erwägungen vielleicht, aber ich habe manche Sachen schon vermisst, ja. Nun ist ja auch gerade ein anderer Horrorfilm noch gestartet, Mother von Darren Aronofsky. Wie unterschiedlich inszenieren die beiden Filme Horror? Also zunächst mal ist das ein gutes Beispiel für zwei völlig unterschiedliche Vertreter dieses Genres, denn der Horrorfilm ist ungeheuer komplex entgegen dem Ruf, den er in Deutschland üblicherweise hat. Man kann sagen, dass es vielleicht klassischer vorgeht, weil er eben diese direkte Thematisierung der kindheitsbasierten Urängste, die Angst vor Clowns zum Beispiel, das ist so eines dieser Dinge, die so im amerikanischen kommerziellen Horrorfilm sich fest etabliert haben, die da auch wieder vorkommen. Solche Dinge, während Mother ist ja ein sehr künstlerischer Zugang, der also quasi ein Universum des Grauens auf einer sehr subjektiven und persönlichen Ebene im Kosmos einer Paarbeziehung entwirft. Und beiden Filmen gelingt es aber, gesellschaftliche Problematiken ins quasi grauenerregende oder angsterregende zu übersteigern und auf sehr unterschiedliche Weise aufs Publikum zurückzuspiegeln. Also das Horrorgenre schafft Relevantes und ist die Möglichkeit, gesellschaftskritische Metaphern im Bild zu verdichten, die für ein großes Publikum zum Teil zumindest zugänglich sind. Zwei Gelegenheiten, das zu sehen, gibt es jetzt also im Kino. Mother ist schon angelaufen, eine Stephen King-Verfilmung läuft am Donnerstag an. Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger, vielen Dank. Sehr gerne.